Abschnitt 36 aus Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Über das Briefschreiben. Ich glaube, es gibt kaum etwas auf der Welt, was uns allen so widerwärtig ist, als die Pflicht, einen Brief zu schreiben. Besonders einen Privatbrief. Geschäftsbriefe sind übrigens nur wenig angenehmer. Fast alle Freude über einen Brief, den ich erhalte, wird mir durch den Gedanken vergällt, dass er beantwortet werden muss. Ja, ich fürchte mich so sehr vor der Qual, solche Antworten auf der Seele zu haben, dass mich häufig die Lust anwandelt, meine ganze Post ins Feuer zu werfen, statt sie zu öffnen. 10 Jahre lang ist mir diese Furcht erspart geblieben, weil ich fortwährend umherzog, von Stadt zu Stadt, von Staat zu Staat und von Land zu Land. Da konnte ich, ganz nach Gefallen, sämtliche Briefe unbeantwortet lassen, die Absender derselben nahmen natürlich an, dass ich meinen Aufenthaltsort gewechselt habe und ihre Zuschriften fehlgegangen seien. Jetzt kann ich aber leider diese Form der Täuschung nicht mehr anwenden. Ich bin vor Anker gegangen, bin festgefahren. Und nun kommen die tödlichen Geschosse, die Briefe aller Art, schnurgerade auf mich losgeflogen. Es sind Briefe der verschiedensten Gattung und sie behandeln die mannigfaltigsten Gegenstände. Ich lese sie meist beim Frühstück und sehr oft verderben sie mir mein ganzes Tagewerk. Sie leiten meinen Gedankengang in neue Kanäle, das Arbeitsprogramm, welches ich mir für meine Schreiberei aufgestellt habe, gerät in Verwirrung, ja, es wird wohl auch gänzlich umgestoßen. Nach dem Frühstück werfe ich mich gewöhnlich ins Geschirr und versuche, eine Stunde lang fleißig zu schreiben. Aber ich komme nur mühsam vorwärts, da die Briefe immer wieder in meine Gedanken eingreifen. Die Sache hat keinen rechten Fluss. Ich gebe sie zuletzt auf und verschiebe alle weiteren Bemühungen auf den nächsten Tag. Man sollte meinen, ich würde mich nun schleunigst daran machen, die Briefe zu beantworten und aus dem Wege zu schaffen. Alle Musterknaben, von denen wir lesen, dass sie barfuß nach New York gewandert kommen und im Laufe der Zeit zu unverschämten Millionären werden, hätten damit sicherlich keinen Augenblick gezögert. Aber ich bin nicht wie sie. Es fällt mir gar nicht ein, die Gewohnheiten jener Leute anzunehmen, denn ich werde nie ein Millionär werden. Wäre ich darauf ausgegangen, so hätte ich nicht gleich von vornherein den verhängnisvollen Missgriff begehen dürfen, Stiefel an den Füßen zu tragen und mehr als 40 Cent in der Tasche zu haben, als ich in New York einzog. Wie hätte ich nach einem so verkehrten Beginn meiner Laufbahn noch den Versuch machen sollen, mir Reichtümer zu erwerben? Man würde mich nur mit größtem Misstrauen betrachtet haben und mich einfach zum Betrüger stempeln. Deshalb verzichte ich also darauf, in die Fußstapfen dieser Krösusse zu treten und meine Briefe mit kaufmännischer Pünktlichkeit und Schnelligkeit zu beantworten. Ich setze meine Arbeiten einen Tag lang aus und die aufgeschichteten Briefe von heute bleiben bei denen liegen, welche gestern, vorgestern und von allen früheren Daten angekommen sind. Erst wenn der Haufen so angewachsen ist, dass mir Angst und Bange davon wird, blase ich zum Angriff und laufe Sturm, manchmal 5 volle Stunden lang, zuweilen sogar 6. Und wie viele Briefe beantwortete ich in dieser Zeit? Nie mehr als 9, oft auch nur 5 und 6. Der Korrespondent in einem großen kaufmännischen Geschäft würde in einer solchen Reihe von Stunden wenigstens 100 Antworten zu Papier bringen. Einem Mann, der Jahre damit zugebracht hat, für die Presse zu schreiben, kann man aber eine solche Federgewandtheit unmöglich zutrauen. Aus alter Gewohnheit knüpft er dabei einen Gedanken an den anderen. Geduldig zerbricht er sich minutenlang den Kopf um auf eine unwichtige Zuschrift die passende Erwiderung zusammenzudrechseln, und so verfließt ihm unversehens die kostbare Zeit. Mir ist es in den letzten Jahren förmlich zur anderen Natur geworden, Schriftstücke jeder Art, selbst Privatbriefe nicht ausgeschlossen, mit Sorgfalt und reiflicher Überlegung abzufassen. Die Folge davon ist, dass ich das Briefschreiben hasse. Und ich habe noch bei allen meinen Bekannten, die für Zeitungen und Journale arbeiten, eine ähnliche Abneigung dagegen gefunden. Obige Bemerkungen sollen nur zur Erklärung und zu meiner Entschuldigung bei allen den Leuten dienen, welche mir über allerlei Angelegenheiten geschrieben haben, ohne eine Antwort zu erhalten. Einmal übers andere habe ich, im guten Glauben, dass es mir gelingen würde, wirklich versucht, ihnen zu antworten. Einiges konnte ich wohl erledigen, aber unwiderruflich blieb doch die Mehrzahl der in der letzten Woche eingegangenen Briefe bis zur nächsten liegen. Die Folge war dann jedes Mal, dass die sich aufhäufenden Briefe zuerst eine vorwurfsvolle Miene annahmen, dann mir grimmige Blicke zuwarfen, als wollten sie mir eine Strafpredigt halten, und zuletzt ein so beleidigendes, unverschämtes Gesicht machten, dass mir die Geduld ausging. Wenn das geschah, öffnete ich die Ofentür und statuierte ein Exempel an ihnen. Und siehe da, sofort war jedes bedrückende Gefühl über vernachlässigte Pflichten verschwunden und alle meine verlorene Seelenheiterkeit kehrte zurück. Ende von Abschnitt 36.